Deutschlandfunk. Hörspiel. Theodor Fontanes Romane Effi Briest und der Stechlin sowie die Ballade John Maynard und die Wanderungen durch die Mark Brandenburg gehören fest zum Kanon der deutschen Literatur. Und wer kennt es nicht? Fontanes Gedicht Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Hierin gibt es selbst nach dem Tod der Titelfigur ein Happy End, in dem aus dem Grab des Verblichenen ein Baum wächst, der den Kindern der Gegend Birnen spendet. In Fontanes 1885 erschienener Kriminalnovelle Unterm Birnbaum sieht es zwar zunächst ebenfalls danach aus, als sei der Baum ein Segen für das Gastwirt-Ehepaar Radzek, doch genau darin lauert auch das Verhängnis. Mit viel Zeit und Lokalkolorit schildert Fontane das Gemeindeleben in Tschechin, einem fiktiven Dorf im Oderbruch, unweit der polnischen Grenze um 1830. Sehr präsent ist noch der Befreiungskrieg gegen Napoleon, der auch im Verlauf der Handlung keine unwichtige Rolle spielt. Die Novelle ist mehrfach als Hörspiel realisiert worden. Wir stellen Ihnen heute die Fassung des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1956 in der Bearbeitung von Kurt E. Heine vor. In der Mono-Aufnahme hören Sie unter der Regie von Wolfgang Spier René Deltgen und Ursula von Reibnitz als Abel und Ursel Radzek. Unterm Birnbaum von Theodor Fontane. Unterm Birnbaum? Ja. Unterm Birnbaum liegt ein Toter? Ja. Ja, weißt du wer? Nichts weiß ich, sei doch nicht so laut. Kein Mensch weiß von dem Toten. Also versteh mich recht, begraben liegt er da. Wer weiß, wie lange schon. Und das hat keiner im Dorf gewusst? Ganz bestimmt nicht. Hier hält keiner was geheim. Ich kenne mein Tschechien. Ja, die Jeschke hätte sicher nicht den Mund gehalten. Die sieht doch alles. Sogar Geister und Tote, sagt man. Ach, wenn Tote wiederkommen könnten, Abel. Jetzt lass doch, Ursel. Nicht immer gleich weinen. Die Kinder haben ihre Ruhe. Und der da draußen auch. Der hat uns bis heute nicht gestört. Und wenn ich eben nicht aus reinem Zufall an diesem Platz gegraben hätte, dann hätte... Aber Ursel, was hast du denn? Wer ist da? Jakob. Na, komm rein. Na, Jakob? Gute Nachricht? Nee, Herr Radzek. Hey, war der Leist nicht zufrieden mit dem Öl? Doch, das schon, Herr. Ja, und? Das Geld? Nichts, Herr Radzek. So. Na, ist gut, Jakob. Danke. Du, warum schickt Leist kein Geld? Sag doch, Abel. Weil ich noch Schulden bei ihm habe. Und wenn es nur bei Leist wäre, aber ich stecke tief drin. Dann kommt noch die Krakauer Geschichte, der Reisende von Olszewski, Goldschmidt und Sohn. Er kann jeden Tag da sein. Oh, Abel, trink doch nicht so viel. Ach, lass mich, ich weiß nicht mehr aus und ein. Ich hab Sorgen über Sorgen. Ja, nur wenn die Wirtsstube voll ist, dann fehlt dir nichts. Dann geht's hoch her. Dann bist du dein bester Gast. Ein Wirt muss mithalten. Ach, und das ewige Spielen. Ja, wenn du noch Glück dabei hättest, aber ein Wirt, der nicht glücklich spielt, der muss davonbleiben, sonst spielt er sich von Haus und Hof. Also jetzt komm mir nicht immer mit dem Gleichen. Warum spiele ich denn? Warum habe ich wieder ein Los genommen? Weil ich raus will aus diesen Schulden, weil ich raus muss, weil ich uns retten möchte. Jetzt übertreibst du, Abel. Und du weißt ja gar nicht, wie es um uns steht. Komm in den Garten. Ursel, die Wände hier, die haben Ohren. Ja. Was machst du da, Ede? Rapsäcke stapeln, Herr. Ja, aber doch nicht hier an der Tür. 100 Mal habe ich dir gesagt, an die Tür zum Wohnzimmer kommt mir nichts. Kannst du dir das nicht merken, Junge? Doch, Herr, aber wir haben ja kaum mehr Platz auf dem Flur. Also dann pack die Apfelsinenkisten da an die Wand und dann die... Ja, Gott, da steht die Falltür schon wieder offen. Warum? Ich musste doch Wein raufholen für heute Abend. Schulze Wolters hat Geburtstag. Und da kommen die alle. Der Konike und Mietzel und Quas. Ja, das weiß ich. Aber wenn die Türe offen bleibt, stürzt mal alle in den Keller. Und was dann? Da kann er tot sein. Da kann er tot sein. Ja, da kann er tot sein. Richtig. Und deshalb gehört die Klappe zu. So, jetzt stell die Ölfässer hier auf. Los. Ja, Herr. Hey, hey, Jakob, wo willst du denn hin? Graben, Herr Ratschek. Wie, graben? Wie, wo dein Graben? Tischkartoffel rausnehmen, habe ich gedacht. Die gute Sorte von der Jeschke, ihren Zaun bis zum Birnbaum. Also, nee, nee, lass mal, das habe ich schon gemacht. So, das wusste ich nicht, da kann ich ja... Was ist denn? Ach, Ede! Das Ölfass. Ja, da liegt es auf der Falltüre, du dummer Bengel. Stell dir mal vor, es wäre einer im Keller. Ja, glaubst du, der könnte die Türe von unten hochheben mit dem schweren Fass drauf? Nee, Herr. Also, allein käme er doch nie da raus. Und wenn ihn keiner hört, hm? Der wäre wie begraben. Ja, also, mach das in Ordnung. Ja. So, komm jetzt in den Garten, Ursel. Schau mal, bloß weil es hier so eng ist, Herr Ratschek. Ja, das höre ich dauernd. Also, was ist, Ursel? Kommst du? Ja, warte. Marle? Ja, Frau Ratschek? Hast du die Birnen schon? Nein, aber ich sammle sie gleich ein. Dann lass das, das mache ich. Gut, Frau Ratschek. Marle, wo steht denn der Korb? Unterm Birnbaum. Na komm doch jetzt, Ursel. Ja. Ach, endlich, da drin erstickt man. Dieser Ede, wann wird der Junge mal seine fünf Sinne beisammen haben? Und der Jakob, der kann auch nicht mehr so recht. Du solltest bessere Leute haben, Abel. Wovon denn bezahlen? Das ist es ja. Sie haben es ja auch schwer. Es ist wirklich zu eng. Aber du musstest ja die ganze Hälfte zum Wohnen haben. Bloß damit Frau Quas von Neid vergeht. Ich weiß. Jetzt bin ich wieder schuld. Ja, das bist du auch. So. Was habe ich denn getan? Ich habe mich in den ersten Jahren eingeschränkt und in der Küche gestanden und... Nachts habe ich an der Wiege gesessen. Nie bin ich aus dem Haus gekommen. Die Leute haben schon darüber geredet. Die dumme Gans, die Quas in der Ölmühle natürlich an der Spitze. Und jeden Abend habe ich vor einem leeren Kleiderschrank gestanden. Und das 7 Jahre, bis die Kinder starben. Und wie ich dann gar nichts mehr hatte, woran ich mein Herz hängen konnte, da habe ich gedacht, also nun will ich es wenigstens hübsch haben und will eine Kaufmannsfrau sein, wie man sich in meiner Gegend eine Kaufmannsfrau vorstellt. Ach, Ursel. Und als dann der Konkurs auf Schloss Happenrade kam, da haben wir uns das bisschen hier angeschafft. Und jetzt wird darüber geredet, als ob es Wunder was wäre. Na, was ist denn das groß? Also, und wegen dieser paar Sachen stöhnst du und wirfst mir meine Bildung vor und mein Vornehmen sein, wie du sagst. Ich sag ja schon gar nichts mehr. Ich bin auch feiner als die Leute hier in Tschechien. In meiner Gegend ist man feiner. Ja, willst du mir einen Vorwurf daraus machen, dass ich nicht wie die Pute, wie die Quas bin, die mir und mich verwechselt und sich Kätzchen nennen lässt, die Katze, die falsche? Nein, das nicht. Hättest mich ja nicht nehmen sollen. Ich bin dir nicht nachgelaufen, wie gewisse andere. Du wolltest mich ja partout. Jetzt hör doch endlich auf, Ursel. Ich hab den Kopf so voll. Meinst du, ich nicht? Aber dann lass doch auch dieses ewige Vornehmen und wieder Vornehmen. Bloß weil ich einen Trumeau wollte, den jeder hat, wenn er ein bisschen auf sich hält. Ja, habe ich auch schon mit geborgtem Geld kaufen müssen. Was? Ja, jetzt weißt du's. Und da fing es an. So, und warum war kein Geld da? Weil alles zu deiner alten Liebe nach Neu-Lewin hinübergegangen war. Also lass die Rese ruhen. Die ist nun schon lange tot und unter der Erde. Ich werfe dir ja auch nichts vor. Damals, als du nach Hause zurückkamst, krank, elend, mit deinem Kind auf dem Arm, dein Vater dir die Türe wies. Aus Mitleid hast du mich nicht genommen. Nein, weil ich dich liebte, Ursel. Und da ist auch alles beim Alten geblieben. Nur, meine ich, solltest du diesen verdammten Hochmut sein lassen. Was hast du denn davon? Sieh mal, da stehen die Sachen jetzt drum und die Bauernweiber, die lachen dich nur aus. Die beneiden mich. Vielleicht, solange es vorhält. Aber wenn das alles eines schönen Tages fort ist... Fort? Ja, gepfändet, was dann? Die Gerichte, die warten nicht lange. Die Gerichte? Ja, Abel, steht das so? Ja, einmal musst du es ja wissen, so steht es. Und wenn nicht bald etwas geschieht, wenn wir nicht bald Geld ins Haus kriegen, dann ist alles verloren. Wirtschaft, Laden, Haus, alles. Abel, oh Gott, Abel, nein. Nein, Abel, du, das kannst du mir nicht antun. Ja, ich dir antun? Ja, ich weiß ja, ich bin schuld, dass es so weit kam. Nein, Abel, ich ja auch, ich gebe es ja zu. Also, Ursel, es nützt nichts, uns gegenseitig etwas vorzuwerfen. Lass uns lieber sehen, wie wir zusammen aus dem Elend herauskommen. Ja, ich helfe dir. Tust du das? Ja, wenn ich kann. Du kannst mir helfen. Ja, aber wie? Komm mit. Wohin? Unter den Birnbaum. Wo der... Warum? Ich will ihn dir zeigen. Nein. Nein, mir graut davor. Seit die Kinder tot sind... Komm mit. Vor der Armut wird dir noch mehr grauen. Ja, ich komme. Was Jammer und Elend ist, das weiß ich, das habe ich erfahren. Und da will ich nicht wieder hinein. Alles nur nicht arm sein, aber Armut ist das Schlimmste. Schlimmer als der Tod, schlimmer als... Hier? Ja. Hier liegt er. Da, wo ich gegraben habe. Plötzlich stieß der Spaten auf etwas. Ich wusste sofort, das war weder Wurzel noch Stein. Und dann sah ich es. Ein Arm und eine Schulter. Hör auf, bitte, Abel. Und dann habe ich es wieder zugeschüttet. Und gesehen hatte ich keine? Nein. Auch die Jeschken nicht? Nein. Die holt wohl ihre Line ab. Jedenfalls war nebenan alles still. Müssen wir es nicht anzeigen? Nein, das macht bloß Geklatsch. Und keiner mag gern einkehren, wo man einen Toten unterm Birnbaum gefunden hat. Also besser nicht. Der kann hier ruhig weiterliegen. Ja, du hast recht. Der wird uns kein Glück bringen. So nicht, aber... Was meinst du? Nächstens, du weißt ja, da kommt der Vertreter von Olszewski Goldschmidt, der Schulzki. Ja. Der ist wieder auf seiner Tour, überall einkassieren. Ja, aber das ist doch nur schlimm für uns. Hast du denn das Geld für ihn? Na nein, aber... Er hat doch dann viel Geld bei sich. Ja. Ja, meinst du, der leiht dir etwas? Verstehst du mich nicht? Als ich hier auf den Toten stieß, den bisher kein Mensch gefunden hat... Was? Da dachte ich... Abel, nein. Nein, nein, Abel. Du, alles nur das nicht. Ja, alles nur nicht arm, das waren deine Worte. Ja, aber... Gott, Abel... Bist du denn das, der vor mir steht? Mann, kannst du an sowas denken? Na schön, dann bleibt eben nur noch unser Los. Und wenn die Lotterie versagt, dann höre ich schon Kätzchen lachen und die Miezel. Schulze Woyta springt alles unter den Hammer und Gendarm Gehlhaar bringt uns persönlich an die Gemeindegrenze. Sei still, da ist die Jeschke am Fenster. Wenn sie die frisch gegrabene Stelle sieht... Die soll sie ja sehen, wenn mein Plan... Mach ein freundliches Gesicht, Abel. Sie schaut her. Welcher Plan? Peter. Namen Frau Jeschke. Guten Abend. Na, Radschek, die Kartoffeln sind ja nur raus. Ja, ja, Mutter Jeschke. Und diesmal war es eine reine Freude. Mit unter 20 Stück an einem Busch und alle groß und gesund. Ja, ja, wenn einer Glück haben soll. Na, Sie haben's ja, Radschek. Beiden Kartoffeln und beiden Birnen auch. Da unterm Birnbaum liegt ein wahrer Schatz. Mindestens ein Zentner, was? Oh, mir, Mutter Jeschke, ist wohl ein Scheffel wert. Bereden Sie es nicht, Radschek. Doch, doch, viel mehr. Nee, nee, man soll nichts bereden, auch sein Glück nicht. Es kann immer anders kommen. Na ja, sicher, Mutter Jeschke. Na, ist Ihre Nichte wieder da? Ist sie. Line, komm, lass dich mal sehen. Namt! Oh, Line, du kannst dich aber wirklich sehen lassen. Er hat Haushalt gelernt. Ich weiß. Na, wie war's denn in Küstrin? Schön, Frau Radschek. So, na, wir sehen uns ja noch. Ja, wir wollen noch ein bisschen spazieren gehen. Na, dann lassen Sie sich mal nicht stören. Namen. Wir müssen auch noch Birnen sammeln. Namen. Birnen sammeln? Die wollen ganz was anderes. Der Radschek ist ein Heimlicher und steckt den Schulden bis zum Hals. Radschek? So ein reicher Mann? Dass ich nicht lache. Sie schmeißt doch alles zum Fenster aus, die noble Madame, und er versäuft es und verspielt es. Zeigt dann da dauernd auf die Stelle am Boden. Sieh mal. Meinst du, er will einen Schatz graben? Na, das möchte er wohl. Und wie er auf sie einredet. Ja, aber sie scheint nicht zu wollen. Die will doch nie wie er. Ganz bleich ist sie. Ja, und Augen macht sie, als ob sie einen Toten sehe. Die zittert ja richtig. Möchte wissen, was er ihr da erzählt. Vielleicht wird er gepfändet. Wie schade, dass die Quas nicht hier ist und die Mietzel. Na, ich kriege es schon noch raus. Fenster zu, Sie kommen. Ich kann's nicht, Abel. Ich kann's nicht. Es müssen zwei sein, Ursel. Anders geht es nicht. Ich kann nicht. Willst du auf die Straße? Weg von hier, ohne zu wissen, wohin? Nein. Was wird da? Siehst du, das kannst du auch nicht. Abel, und wenn du Wechsel fälschst, wenn du beim Spiel betrügst, wenn du stiehlst, alles. Abel, alles nur das nicht. Ich hätte keine ruhige Minute mehr. Frau Ratschek? Ja? Haben Sie die Birnen? Ja. Hier. Meine Seele, so viel, was da alles unter dem Birnbaum liegt. Was? Man braucht es gar nicht zu schütteln. Nein. Und hier ist ein Brief gekommen, Herr. Ich muss in die Küche. Danke. Mir ist zu kalt, ich möchte rein, Abel. Was? Ja, gehen wir rein. Schlechte Post? Ja, unser Los hat nicht gewonnen. Ja, was jetzt? Du willst ja nicht. Ja, wenn wir so plötzlich wieder Geld im Haus haben. Ja, das wäre nicht schlecht, wie? Aber das fällt doch auf. Jeder wird fragen, woher hat er's? Und dazu braucht es dann ja nicht viel Verstand. Ach was, ich habe mehr Verstand als die hier alle miteinander. Nur allein kann ich es nicht. Deshalb weiß ich keinen Ausweg. Aber der Herr Pastor sagt... Ach, das kenne ich, ja, ja. Der sagt auch, unser täglich Brot gib uns heute. Und das werden wir bald sehr nötig haben. Er gibt es uns aber nicht, wenn wir auf die Straße müssen. Aber vielleicht nimmt dich die Frau Quas auf oder Frau Mietzel als Stallmarkt. Ja? Eher ging ich in die Oder. Ja, und ich dazu, was? Warum denn wir? Wer wagt, gewinnt. Nicht immer. Nein, aber wer nicht wagt, gewinnt bestimmt nicht. Du warst es, die gesagt hat, Armut ist das Schlimmste. Ja. Schlimmer als der Tod. Ja. Schlimmer als... Hör auf! Also, wollen wir? Ja. Gut. Dann lass mich überlegen. Ja. Nächsten Mittwoch ist wieder Kegelabend. Da sind die Bauern meistenteils betrunken. Also los, weiter! Ja, los, Kollege, los! Wie viele? Ach, der Kollege! Kollege steht wieder am besten. Ah, alle mal! Natürlich, gegen den kann keiner. Dreimal Achtung, den König. Ja, ja, und er kann hexen. Er steht gut mit der Jeschken. Also, Kunike, das kostet eine Runde. Ja, was sagst du, Mietzel? Wenn Kunike sie zahlen muss, bin ich dafür. Also, Ede, eine Runde Bier. Wollen Sie vor der Kunike? Bier? Also, so viel Glück beim Kegel kostet Cognac. Oh Gott, mir macht's nichts aus. Hast du einen guten Ratschek? Natürlich, für meine Gäste gibt's nur das Beste. No, du, der Hans Schulze wollte das Geburtstag. Also da habe ich schon Besseren getrunken. Ich möchte bloß wissen, wo. Wo? In Berlin. Och was, du warst ja noch nie aus dem Oderbruch raus. Genau. Deine Frau lässt dich ja gar nicht. Kätzchen hält dich viel zu straff an alleine. Also, Cognac, Ede, damit es Ruhe gibt. Jawohl, Herr Kollege. Das kennst du doch, Quas, hä? Was? Wolters hat den Schulzenstock. Juchedi, Juchedi, Kunike einen langen Rock. Juchedi, Eida. Mietzel ist ein Hobelspahn. Juchedi, Juchedi. Quas hat keinem was getan. Juchedi, Eida. Nicht mal seiner eigenen Frau. Kätzchen weiß es ganz genau. Ja! Ja! Oh, Ruhe, mein Herr, Ruhe. Die Kegel. Die Party ist noch nicht zu Ende. Also los, weiter, wer ist dran? Also zunächst mal der Cognac. Ah! Prost, meine Herren! So, na klar, stoß an, nix für ungut. Kätzchen sieht's ja nicht. Also los, runter damit. Ah, der ist gut. Ja, nicht wahr? Direkt aus Berlin. Und ich war doch mal in Berlin. Jawohl, vor 18 Jahren, 1813 oder 13, als wir den Napoleon aus dem Land warfen. Ach, jetzt wissen wir endlich, wer den rausgeworfen hat. Du warst das quasi. Du, nun fang dich schon wieder an, Mietzel. Ja, richtig, weiter, Kegel. Jawohl, weiter, weiter. Da ist ein Brief für Sie, Herr Ratschek. Ein Brief für mich? Gib mal her. Wer ist denn dran? Mietzel. Ich nenne ihn den Ratschek. Also Ratschek, los. Wirf du erst mal, Mietzel. Ja, was ist denn, Ratschek? Wie siehst du denn aus? Ist deine Schwiegermutter gestorben? Oder hast du das große Los gewonnen? Das große Los? Ja, wer weiß. Wo ist denn der Brief her? Na, nun sag doch schon. Aus Berlin. Da, wo du mal warst, Quas. Ja, und? Hast du geerbt, Ratschek? Ja. Ja, sowas. Ja, das ist wohl nicht der Rede wert. Na nu, woher denn? aus Hildesheim, Verwandtschaft von der Frau. Na, ich denke, der Brief ist aus Berlin. Ja, ist er auch. Kannst du den Postboten fragen? Ja, ich glaube schon. Ja, bist doch ein Glückskind, Ratschek. Na, ich glaube, du hast das auch nötig gehabt. Also, ehrlich gesagt, ja. Rätzke wird froh sein. Der war schon ungeduldig. Weiß ich, der wollte klagen. Die Neulewiner waren immer Pfennigfuchser, können nicht warten. Aber jetzt wird er es wohl lernen und sich das nächste Mal besinnen. Mehr sage ich nicht. Man soll den Mund nicht zu voll nehmen. Und was ist am Ende auch so ein bisschen Geld? Oh, Geld ist nie ein bisschen. Wie viele Nullen hat's denn? Also, du redet nicht von Nullen. Das Beste daran ist, dass meine Frau nicht extra nach Hildesheim braucht. So eine weite Reise, da ging ja die Hälfte drauf. Ist denn das Geld schon im Brief? Na, also, ein bisschen mehr Platz braucht es schon quasi. Das hier, das ist bloß die Anzeige aus Berlin, dass das Geld dort abgehoben werden kann. Ja, ich schicke morgen meine Frau hin. Also mach dir mal ruhig weiter, entschuldige mich einen Augenblick hier. Ich muss mal mit meiner Frau reden. Ja, los, komm mal. Abel, hier. Ursel, was stehst du denn hier im Gang? Hast mich richtig erschreckt. Ich wollte hören, was Sie sagen. Das hätte ich dir schon erzählt. Also, das Zimmer in Berlin ist frei für dich. Hier ist der Brief. Zerreiß ihn doch. Muss ich fahren? Natürlich, morgen früh. Und pack jetzt deine Sachen zusammen, was du so brauchst. Ich meine, allein fahren? Aber Ursel, wer soll denn für Wirtschaft und Laden sorgen? Ja, du hast recht. Also, wann soll ich wiederkommen? In 3-4 Tagen, das genügt. Ja. Und mach dir schöne Tage in Berlin, Ursel. Schöne Tage. Aber wenn du wüsstest... Ja, ich weiß. Komm nur gesund zurück. Ja. Ja, und jetzt geh schlafen. Du brauchst deine Kräfte. Oh ja. Und du musst früh losfahren. Na, kuschieren kannst du ja gut. Das kann ich, ja. Ich muss jetzt wieder hinein, Ursel. Gute Nacht. Gute Nacht, Abel. Na, Ratschek, was hat deine Frau gesagt? Die Ursel, die strahlt nur so. Ja, das kann ich mir denken. Und morgen nach Berlin. Die wird kaum schlafen können, was? Natürlich, sie ist aufgeregt. Ist auch begreiflich. Nicht? Berlin, das ist sowas für eine Frau Baronin. Vielleicht bringt sie dir gleich wieder ein Atlassofa mit. Oder so ein Trumeau. Trumeau. Was? Trümo, ja, so heißt es ja wohl. Bei sowas Feinem muss unser eins immer erst fragen. Der Bauer ist ja zu dumm. Ja, also Hauptsache ist, dass sie Geld mitbringt, was, Ratschek? Ja, klar. Ich habe ja auch einiges zu zahlen und der Schulzki ist auch bald wieder fällig. Schulzki, Quatsch. Schulz hat er geheißen, wie er noch in die Windeln machte. Aber polnisch ist er vornehm. Ah, ja, nur, also lass mal, du. Wenn der kommt, dann gibt's einen urfidelen Abend bei Ratschek, nicht? Ja, natürlich. Oh, das wird lustig. Also, Prost, meine Herren. Ja, was ist, gegeln wir weiter? Nee, wozu? Du hast ja doch den größten Wurf gemacht. Das stimmt, er hat mich übertrumpft. Das waren alle neuen, Ratschek. Also, die Erbschaft, die müsste eigentlich begossen werden, ne? Also, gut, Ede, hol noch ein paar Flaschen vom Roten aus dem Keller. Ja, dann mach ich ihn fix. Ja, wenn ich das meiner Frau erzähle. Gelb wird sie werden. Ja, Quas, dein Kätzchen höre ich schon fauchen. Oh je. Ich wette, dass er mit einem Samthut und einer Straußenfeder wiederkommt. Ich kenne doch die Ratschecken. Die kann sich nie genug tun, diese zierige Person, trotz ihrer 40, wenn nicht mehr. Mir kann sie nichts vormachen, meine liebe Mitzel. Aber die Erbschaft stimmt. Mein Mann hat den Brief gesehen. Quas auch, und er war wirklich aus Berlin. Weiß ich alles vom Postboten. Ich sage ja auch gar nichts gegen die Erbschaft. Mein Gott, die Leute brauchen's. Wir Gott sei Dank nicht. Überhaupt, der gute Ratschek... In Neu-Lewin reden sie nicht viel Gutes von ihm. Hey, da ist doch die Sache mit der Rese. Ja, die hat er sitzen lassen und mit eins war sie unter der Erde und keiner weiß wie und warum. Es war ja auch noch vom Ausgraben die Rede, bis unser alter Wojtasch rüberfuhr und alles wieder still machte. Ja, ja. Natürlich, Schulze Wojtasch will keinen Lärm und man kann ja auch nichts sagen. Ich sage jedenfalls kein Wort. Aber ob der Wojtasch nicht ein bisschen nach der Ratschecken schielt, hm? Sie hat sowas. Ich meine bloß, wenn wir alles hergelaufene Volk ins Dorf kriegen, dann haben wir nächstens auch noch die Zigeuner hier. Irgend sowas war sie doch. Ja, sie ist doch mal vom Zirkus oder eine komödiantische. Ich sage ja Zigeuner. Jedenfalls sah ein Junge im Leben nicht so aus wie der Ratschek. Naja, ist ja auch tot. Da kommt die Jeschke über den Weg. Ich glaube, die will zu uns. Das ist recht. Die sieht immer mehr als andere. Na, der Frau Jeschke? Gibt's was Neues? Und ob? Die Ratscheken ist wieder da. Nein, seit wann? Eben angekommen. 3 Tage war sie in Berlin. Und? Tut sie sich sehr dick? Nee, kann nur sagen, ganz im Gegenteil. Man sieht gleich, dass sie jetzt was haben. Sonst sollte das immer was sein und so log er ihm ewig an. Aber eben war sie anders. Ich weiß nicht, wie es so klein und bescheiden und sie sagte, ach, es ist nur wenig. Wie viel mach es denn wohl sein? Ach, ich denk mir so 1000 Taler. Ach, mehr, viel mehr. Ach, nee. Wenn's nicht mehr wäre, wäre sie nicht so. Dann zierte sie sich ruhig weiter. Nee, meine liebe Frau Mietzel, da hat man denn doch so seine Zeichen. Und denken Sie, als ich sie frug, ob ihr nicht ängstlich gewesen wäre, so ganz allein mit dem vielen Geld zu fahren, da sagte sie, nee, denn sie hätte nur wenig mitgebracht. Das meiste hab sie gleich in Berlin stehen lassen. Das meiste hat sie gesagt? Na, denn kann es nicht so wenig gewesen sein. Nee, aber das Neueste wissen Sie noch gar nicht. Ha? Eben hat der Postbote Ihnen schon wieder einen Brief gebracht. Ach. Jawohl, von weit her. Krakau, den 9. November 1831. Jan Abel Hradscheck in Tschechien, Oderbruch. Ihre Wohlgeboren bringen wir hiermit zu ganz ergebenster Kenntnis, dass unser Reisender, Herr Schulzki, wie alljährlich sie auch dieses Jahr in der letzten Novemberwoche bei Ihnen eintreffen. Mein Gott, ah. Und ihre weiteren geneigten Aufträge in Empfang nehmen wird. Zugleich aber gewärtigen wir, dass Sie, hochgeehrter Herr, bei dieser Gelegenheit Veranlassung nehmen wollen, unsere seit 3 Jahren anstehende Forderung zu begleichen. Wir rechnen umso bestimmter darauf, als es uns unmöglich ist, einen ferneren Kredit zu bewilligen. Ja, siehst du, Ursel? Ja. Weiter? Nichts weiter. Genehmigen Sie die Versicherung unserer Ergebenheit, Olszewski, Goldschmidt und Sohn. Na, wo willst du das Geld hernehmen, Abel? Es muss doch hergeschafft und ihm ausgehändigt werden, und zwar vor Zeugen. Willst du es borgen? Tja. Na, bei Kunig? Nein, das geht nicht. Das sieht nach Verlegenheit aus und die darf es nach der Erbschaftsgeschichte nicht mehr geben. Gibt's auch nicht. Ich glaube, dass ich es so schaffe. Aber wie denn? Bis zum 30. habe ich noch die Feuerkassengelder. Reichen die? Nein, aber doch beinahe. Und den Rest entdecke ich mit einem kleinen Wechsel. Ein großer Wechsel geht nicht, aber ein kleiner fällt nicht auf. Nein. Tja, du siehst, wir hätten nicht länger zögern dürfen. Nein. Tja, na, war's nett in Berlin, Ursel? Nett. Abel, du, ich habe in dem Zimmer gesessen und gedacht und gedacht. Ja, einmal war ich unter den Linden eine Stunde. Ich wollte mir die neue Gasbeleuchtung ansehen, aber die Menschen schauten mich an, so als... Ja, die fanden dich hübsch. Lasst. Na, das darf ich doch wohl noch sagen, wie? Was zwischen uns zu sagen ist, ist gesagt. Den ersten Schritt haben wir getan. Also, wann kommt Schulzki? Dem Brief nach, so in 2 Wochen. Hallo, Wirtschaft! Wirtschaft! Kommen schon, Herr Schulzki. Da wird auch Zeit, Ede. Ja, also ein Hundewetter. Ja. Da kommt kein Teufel nicht. Ja, aber ich. Ja, bloß Sie, Herr Schulzki. Ich besorge alles. Gehen Sie nur schnell rein. Gut, welches Zimmer kriege ich? Na, die Giebelstube, die gelbe nach der Kegelbahn. Wie immer. Ja, Jakob. Auch noch am Leben? Allemal, Herr Schulzki. Hier, nehmen Sie mal meinen Mantel. Quatschnass. Und die Mütze dazu. Ich häng's an den Herd. Herr Hradscheck und die anderen warten schon lange. Ja, tut mir leid, ich kam kaum durch. Wege habt ihr hier im Oderbruch? Ich danke. Eure Dämme sind direkt lebensgefährlich. Ja, da muss man höllisch aufpassen. Die Herren sind hier in der Weinstube. Gut. Ah, der Schulzki. Ah, Schulzki, also doch noch. Ja, guten Abend, meine Herren. Also da bin ich. Alle Jahre wieder. Herr Hradscheck konnte Sie kaum mehr erwarten. Also wenn ich alles glaube, lieber Hradscheck, aber das denn doch nicht. Wieso, Herr Schulzki? Sie sind mir immer ein lieber Gast. Ja, hoffe ich auch. Aber mein Besuch hat nebenbei meine unangenehme Seite. Ach, Sie meinen das Geld? Das Geld ist da. Moment, ich hole es. Na, Herr Schulzki, nun setzen Sie sich mal erst. Ja, setzen Sie sich mal. Ja. Das hatten Sie nicht erwartet, was? Also ehrlich gesagt, also Herr Hradscheck ist ein guter Kunde, aber... Ja, wir wissen, aber er hat geerbt. Ah, daher. Es war ihm zu gönnen. Bei meiner Firma war auch. Bitte. Sag mal, Wollen wir das nicht lieber in Ihrem Büro erledigen, Herr Ratschek? Wozu? Die Herren können ruhig sehen, wenn ich zahle. Ja, wir haben ja auch gesehen, wenn du nicht zahlst. Spaß als Maul. Ratschek ist in Ordnung. Ja, ja. Ratschek, du verstehst doch Spaß, nicht? Natürlich. Du musst es nur dazu sagen, dass es Spaß ist, Quas. Sonst merkt man's nicht. Ja, gut, gut. Das saß, Ratschek. Also, zählen Sie bitte nach, Herr Schulzki. Was wollen Sie trinken? Erstmal einen Punsch, bitte. Und recht heiß. Gut. Male! Ja? Ein Punsch! Schön heiß! Ja? Herr Schulzki! Sofort! Ich fürchte, ich habe mich erkältet bei dem Hundewetter. Der Regen, der ging mir durch die Haut. 500? Wenn ich bald ins Bett komme, das kann mein Tod sein. Hören Sie doch mal. Na, das wird was geben in Ihrer Giebelstube da oben. Ja, das wird eine böse Nacht. Sie müssen ordentlich trinken, Herr Schulzki. Dann merken Sie nichts. Ja, ist immer noch das Beste. Stimmt das Geld? Ja, bis auf... Ach so, ja, hier. Hier ist nur ein kleiner Wechsel. Ach so, akzeptiert? Alles in Ordnung. Alles. Verbindlichsten Dank im Namen meiner Firma. Und wenn Sie mal wieder Bedarf haben... Ist schon alles notiert, Herr Schulzki. Ich gebe Ihnen den Zettel morgen früh. Gut. Hier ist Ihr Punsch, Herr Schulzki. Danke, Marchen. Na, immer noch zu haben? Aber Herr Schulzki, Sie sind mir einer. In meinem Alter... Male, es gibt so vieles, was mit dem Alter immer besser wird. Zum Beispiel der Rotwein, speziell der von Olszewski Goldschmidt. Ja. Jakob, ja. Ist doch was von unserem Ruster im Keller? Ich denke, ja. Ah, meine Herren, wenn ich mir gestatten darf, Sie zu ein paar Flaschen einzuladen. Bitte, bitte, keinen Widerspruch. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also los, hol was, Jakob. Jawohl, Herr. Und hier war die Arbeit ja direkt ein Vergnügen. Ja, Sie sehen, Herr Schulzki, einmal zahlt jeder. Man muss nur nicht drängen. Lieber Ratschek, das sagen Sie so. Einkassieren, das ist nun mal kein Honiglecken. Ich meine, dieses Mal war meine Reise allerdings recht ertragreich. So, wo waren Sie denn überall? Ach, fragen Sie doch mal lieber, wo ich nicht war. Seit Krakau, da habe ich wohl 30, 40 Orte besucht. Ja, unser einer kennt doch die halbe Welt. Und morgen in aller Früh, dann geht's weiter. Leschin, Trebin, Wriezen. Donnerwetter. Jawohl, meine Herren. Danke, Jakob. Ah, gut, dass wir nicht in Sachsen sind. Wieso? Haben Sie das noch nicht gehört? Herzog Johann von Sachsen hat einen Abstinenzverein gegründet. Zunächst nur gegen Branntwein, aber wer weiß, wer weiß. Ach so, na ja, dann aber schnell Prost. Sonst kommt unser König auch noch auf den Gedanken. Ja, Prost. Also Prost, Polen soll leben. Prost. Danke, Herr Ratschek. Danke, dass Sie meines armen, geschlagenen Vaterlandes gedenken. Ich denke, Ihr Vater ist aus Beuthen. Jawohl, Herr Mietzel, das leugne ich auch nicht. Aber ich bin Pole. Überzeugter Pole, und ich war in Warschau, als der Aufstand losbrach. Wie geht's denn bald wieder gegen die Russen? Na, darüber kann ich mich doch im Ausland nicht äußern, Herr Quas. Aber eines kann ich sagen, noch ist Polen nicht verloren. Man hat so seine Beziehungen, verstehen und Sie? Und Sie haben damals mitgekämpft? Na, wie ich doch schon sagte, ich war gerade in Warschau, Herr Kunicke. Die Verluste waren ganz enorm. Ja, heute rot, morgen tot. So kann es uns einmal gehen. Aber rot ist besser, vor allem bei diesem Wein. Was, Ratschek? Ja, ja, bestimmt. Darf ich noch mal einschenken? Schön. Auch so die nötige Bettschwere in so einer Nacht. Stürmt draußen wie der wilde Jäger. Ja, ich glaube, man sollte nach Hause gehen. Was macht denn die verehrte Frau Gemahlin, Herr Ratschek? Immer munter und fidel, hoffe ich? Ja, danke, danke. Sie ist schon zu Bett. Gute Idee. Ach, mein Gott, schon 11 Uhr durch. Ich muss morgen früh auf. Na, aber wer trinkt denn den Rest? Na, wer wohl? Her damit, Ratschek. Also, lass doch auf die Polen. Prost! Prost. Prost. Aber nicht auf alle, meine Herren. Das Volk war gut, aber der Adel, der hat uns um 30 Silberlinge verschachert. Bloß, weil er an sein Geld und an seine Güter dachte. Und wenn der Mensch nur an sein Geld denkt, dann ist er verloren. Das kann ich aber nicht sagen. Jeder denkt an sein Geld, nicht wahr, Ratschek? Prost! Da hast du recht, Kunike. Meine Herren, denken und denken ist ein Unterschied. Immer an Geld denken, das ist so viel, wie sich immer darum ängstigen. Wer immer an seine Frau denkt, der ängstigt sich um seine Frau. Richtig. Quas ängstigt sich auch immer. Wie mit der Frau, so mit dem Geld. Haben muss man's. Aber man muss nicht immer ewig dran denken. Sehen Sie mal, wenn ich mich ängstigen wollte mit dem vielen Geld, das ich bei mir trage. Was war denn das? Schützt denn Ihr Haus ein, Ratschek? Nein, nein, nein. Bei mir sind Sie sicher, Herr Schulzki. Da sind Ziegel runtergekommen bei der Jeschke nebenan. Ach so. Na dann Prost, Rest, meine Herren. Ja, Prost, Herr Schulzki. Von dem guten Roten, da darf gar nichts übrig bleiben. Heute rot, morgen tot. Ja, hör auf, Quas. Morgen rot. Also mit Morgen, Rotzer, bin ich ja längst wieder auf der Walze. Komm, Mietzel, fass Quas mit an. Allein kommt der doch nicht mehr ins Bett. Also, allein ins Bett komme ich wohl noch, aber fürs Rauskommen, da muss der Ratschek sorgen. Ja, das mache ich, Herr Schulz. Komm, Quas. Ja. Danke. Eine gute Nacht, meine Herren. Es war mir ein Vergnügen, wie immer. Auf nächstes Jahr, Schulzki. Nehmen Sie wohl. Auf Wiedersehen. Soll ich helfen, Herr Mietzel? Na, Quas kriegen wir schon allein zu seinem Kätzchen. Mach mal die Tür auf, Ratschek. Ah, Wetter. So eine Nacht habe ich noch nie erlebt. Das glaube ich. Schlafen Sie gut, Schulzki. Desgleichen, meine Herren, desgleichen. Ja, und danke für die Einladung, Herr Schulzki. War mir eine Ehre, Nacht, Herr Quas. Der schläft schon. Ja, ich wollte, ich wäre auch schon so weit. Ob ich wirklich morgen um 9 in Frankfurt bin? Tja, so ein elendes Wetter. Wann soll ich Sie denn wecken, Herr Schulzki? Pünktlich 4 Uhr, Ratschek. Um 5 muss ich weg. Und einen guten Kaffee, ja? Ja, versteht sich, Herr Schulzki. Hier ist der Leuchter. Danke. Ich bin todmüd. Dann sehen wir uns ja noch. Nacht, Herr Ratschek. Gute Nacht. Schlafen Sie gut. Danke. Tante, was weckst du mich denn? Ob das bei uns war? Was denn bloß? Hörst du nicht, wie es draußen stürmt? Komm mal ans Fenster. Oh, lass mich doch im Bett, Tante. Ich glaube, der Schornstein ist runtergekommen. Bleib doch liegen. Nee, das muss ich wissen. Ratschek moniert dauernd, Mutter Jeschke. Ihr Haus ist reif zum Abbruch. Das könnte dem so passen. Na, was ist nun? Siehst du was? Ja, Ratschek, sein Gartenzaun ist hin. Saufen die immer noch da drüben? Ach wo, ist doch sicher schon 2. Halber 3, aber Licht ist da noch. Nur ich weiß nicht, das flimmert so. Ist das nun im Keller oder in der Weinstube? Ist ja egal. Lene, Lene, komm mal schnell. Ach Gott, nur lass mich doch. Komm sonst, hab ich gesagt. Wozu denn? Da ist er. Wer? Herr Ratschek. Ratschek? Jetzt? Ja. Wo? Da in der Haustür. Siehst du ihn? Richtig. Was schleppt er denn da ran? Du, Lene, das ist mir nicht geheuer. Jetzt schaut er her, der will nicht gesehen werden. Und dann nimmt er extra die Laterne mit? Ja, stimmt. Komisch. Was meinst du? Das ist ja gerade, als ob er gesehen werden wollte. Wozu denn sonst das Licht? Und was schleppt er denn da? Ist das eine Truhe? Nee, dazu ist nicht lang genug. Was hat der bloß? Der wird ja quatschnass, wenn er da... Siehst du? Ich hab's doch gewusst. Jetzt greift er. Nein. Doch, da, unterm Birnbaum. Hast recht. Da, wo er schon mal gegraben hat. Der hat's aber eilig. Jetzt sieht er wieder her, kommt weg vom Fenster. Ach, der sieht uns nicht im Dunkeln. Ich geb was drum, wenn ich wüsste. Warum hört er denn auf? Ist ja beinahe, als ob er einen abgemurkst hätte. Was sagst du? Na, das wird es wohl nicht gleich sein. Aber ich trau ihm nicht. Und ihr trau ich auch nicht. Jetzt geht er. Ist ihm wohl doch zu nass. Oder zu riskant. Weg ist er. Ja, aber wir werden es schon rauskriegen. Sicher, mein Kind. Da kannst du dich auf die Jeschken verlassen. Es ist vier, Herr Schulzki. Herr Schulzki, 4 Uhr. Es ist Zeit, ich spann jetzt an. War Malchen auch schon raus? Glock 4, ist doch Menschenschinderei. Ja, 6 wäre auch noch Zeit. Koch uns einen Kaffee mit, Malchen, hm? Ja. Ich muss zum Stall. Hm. So ein Sturm, der kann ja einen Toten aufwecken. Soll er auch, Malchen. Schulzki kommt sonst gar nicht aus dem Bett. Guten Morgen, Male. Morgen, Herr Ratschek. Ich brauche den Schlüssel zur Milchkammer von der Frau. So, ja, hier ist der. Meine Frau, die schläft noch. Ist der Schulzki schon unten? Nein. Dann schick mal Eder rauf, ja? Oder nein, warte, ich mach das lieber besser. Da kommt er, glaube ich. Da sind Sie ja, Schulzki. Das war ein Wetter heute Nacht, was? Gießt immer noch. Wie? Kommen Sie hier rein in die gute Stube. Ist der Kaffee fertig, Male? Alles. Morgen, Herr Schulzki. Gedeckt ist auch schon? Ist schon, Herr Ratschek. Gut. Der Kopf spannt gerade an. Ja, schön. Bitte, Herr Schulzki, hier drin ist es warm. Male, sag Ede, er soll den Koffer schon auf den Wagen tun. Kommt schon. Gut. Geht's, Ede? Oh, ist nicht schwer, der Koffer. Komm nachher zu mir. Ich habe einen starken Kaffee gemacht. Oh, danke. Wird gut sein für Herrn Schulzki. Ja, das glaube ich auch. Der schläft hier noch halber. So, der Wagen steht vor der Tür. Ist er wach? Der frühstückt schon, Jakob. Ein Schandwetter. Also, wenn ich Schulzki wäre, ich bliebe liegen und rührte mich nicht. Pack den Koffer auf den Wagen, Edel. Ja. Ist denn Herrn Schulzki sein Mantel trocken geworden? Hat er schon an. Die Pelzkappe auch. Ist doch der nötig hat sich heute. Gut eingepackt, ja. Draußen ist die reinste Sintflut. Wenn wir nicht die Dämme hätten, käme der nie nach Frankfurt. Ja, unsere Oder, wenn die so richtig anschwillt. Malchen, ich weiß noch, da war ich ein Kind, aber es ist mir, als ob es heute wäre. Du, Jakob! Ich glaube, er fährt schon ab. Schulzki? Hör doch! Ja, wird wohl so sein. So, Herr Schulzki ist weg. Der hat es eilig. Aber dann hat er ja kaum gefrühstückt, Herr Ratschek. Na, viel nicht. Hier, das hat er mir für euch gegeben. Oh, danke. Vielen Dank, Herr. War meine Frau inzwischen unten? Nee, sie schläft wohl noch. So, na, dann lege ich mich auch noch ein bisschen hin. Oh, einen ganzen Gulden hat er mir gegeben. Feiner Herr. Hab ich auch gekriegt, gibt nicht jeder. Na, ob der gut bis Frankfurt kommt? Der war ja noch so müde. Kein Wunder, ist ja kaum 5. Ja, aber der war so still. Sagte kein Wort. Na, versteht sich. Um 5 red ich auch nicht viel. Ratschek, komm schnell! Ich hab meinen Wagen hier! Was gibt's denn, Ratschek? Schulze Wojtasch ist bei mir. Wir brauchen dich. Mach schnell! Ja, komm schon. Kunicke kommt sofort. Gut. Wo soll's denn sein? Beim ersten Damm. Quas und Mietzel sind schon voraus. Ist Gehl habe benachrichtigt? Natürlich. Ich habe es ihm sofort gemeldet. Auch Mewissen. Denn ich meine, wenn er auch Nachtwächter ist, man weiß ja nicht, wann es passiert ist. Ah, richtig. Morgen, Wojtasz. Moin. Moin. Was ist denn nun eigentlich? Ja, gleich, Kunicke. Steig erst mal ein. Also los. Los, Jakob. Abfahren. Also stell dir vor, heute Morgen, da kommt der Amtsrat von Friedrichs auch vorbeigefahren. Ich bringe ihm einen Schnaps an die Kutsche und da sagt er, in der Oder läge ein Fuhrwerk. Wahrscheinlich fehlgefahren in der Dunkelheit und vom Damm gestürzt. Keine 1000 Schritte von hier, gleich hinter Ortsmühle. Was? Naja, und ich sage ja, ist denn das möglich, Herr Amtsrat? Wollen Sie nicht gleich bei Schulze Wojtasch vorbeifahren? Nein, sagt er, kann ich nicht, ich muss weiter und zu helfen ist er ohnehin nicht mehr. So viel habe ich schon gesehen. Aber alles muss doch seinen Schick haben, auch Tod und Unglück, also adieu, vorwärts und weg war er. Meinst du, das ist Schulzki? Tja, ich fürchte. Aber er wollte ja auch nicht hören, als ich ihm gestern Abend sagte, nicht so früh, Schulzki, nicht so früh bei dem Wetter. Ja, das kann gut sein. Weißt du noch, Kunicke, voriges Jahr, wie die Post vom Damm abrutschte? Der arme Kerl von Postillon, gleich dort. Stimmt. Und der kannte doch unseren Damm. Und nun soll Polnischer zum Krakauer. Wir werden ja sehen. Leid tät's mir. Ja, mir auch. War ein lustiger Kerl. Wenn ich an gestern nachdenke, was? Pass doch auf, Jakob. Sonst liegen wir auch noch unten. Mehr in der Mitte vom Damm. Jawohl, Schulze. Mein Gott, die Oder, also so hoch war sie aber lange nicht. Und die Wellen und die Reizerbrandung. Na ja, und bei dem Südostwind, der wird ihn runtergeweht haben. Das ist doch Unsinn, Ratschek. Wind kommt doch von da, von drüben. Wenn der schuld wäre, läge er hier rechts vom Damm und ihn nach links hin in der Oder. So, ja. Merkwürdig. Und da hinten sind die anderen schon. Halt da an, Jakob. Moin, die Herren. Moin. Moin. Trauriges Geschäft heute. Ja. Sehen Sie mal da. Ja, Quas. Moin, Mietzel. Moin, Wolters. Man nicht gedacht, was, Ratschek? Ist Gendarm Gela da? Ja, sucht da unten mit Mewis. Soll mal raufkommen. Gela! Da kommt auch Zimmermeister Buggenhagen. Ja, das ist recht. Buggenhagen, hier, hier! Nichts zu finden, Schulz. Wieso? Da liegt doch ein gekenterter Einspänner im Wasser. Ja, aber sonst auch nichts. Ist es Schulzkis Morgen, Ratschek? Ja, ja, das ist er wirklich. Der arme Kerl. Ne? Gela? Diese Mütze habe ich gefunden, Schulze Wolters. Ja, die Schulzki? Ja. Ja, das war seine Pelzkappe. Was meinen Sie, Zimmermeister? Ja, die Sache ist wohl klar. Ich kann nur keine Abbruchstelle am Damm entdecken. Wann ist er denn weggefahren, Ratschek? Tja, das muss so... Jakob, das war doch so gegen 5, was? Genau, Herr. 5? Aber, ja, da war es ja noch ganz duster. Jawohl, um 5 bin ich aufgewacht. Keine Hand vor Augen zu sehen. Ich glaube, der ist nach Kienitz weggeschwemmt. Aber weit kann er nicht sein. Die Brandung geht ja schräg gegen den Damm. Haben Sie das Gestrüpp abgesucht, Gela? Jede Stelle, Schulze. Wo war denn die Mütze? Na, da unten, am Geäst von der Kropfweide. Na, ich denke, haben wir die Mütze, dann werden wir ihn selber auch bald haben. Gela, nehmen Sie ein Boot und immer peilen und Grund suchen. Jawohl, Schulze. Bis nach Kienitz und Güstebiese hin. Irgendwo muss er ja noch antreiben. Dann wollen wir ihm ein ordentliches Begräbnis machen. Die Hälfte kann die Gemeinde geben. Und die andere Hälfte geben wir, meine ich. Denn wir sind doch eigentlich ein bisschen schuld, was, Ratschek? Ja, ja. Oder eigentlich ganz gehörig. Wir hatten alle gestern Abend zu viel geladen, weil er war doch schon so müde. Na, vielleicht werden wir auch noch lebendig. Sieht nicht so aus. Was meinst du, Ratschek? Heute rot, morgen tot. Lass das dumme Lied, Quas. Überhaupt, du redest dich noch um Kopf und Kragen. Ach, wieso denn, Frau Quas? Das kennt doch jeder. Morgenrot. Abel schlug den Kain tot. Steht ja in der Bibel. Kannst einen Pastor fragen. Ja, der Pastor würde dir die richtige Antwort geben. Ist nichts bewiesen, Mann. Ich habe ja auch nicht gesagt, welcher Abel. Aber jeder weiß, wie es weitergeht. Gestern noch bei vollen Flaschen, morgens ausgeleerte Taschen und ein kühles, kühles Grab. Du hör jetzt auf. Von mir stammt ja das Lied nicht. Ich habe nichts gesagt. Hast du was gesagt, Mietzel? Nee, ich kann nur sagen, den Toten haben sie nicht gefunden. Und das ist ja nun nicht Ratscheks Schuld. So, Frau Mietzel, wissen Sie das genau? Genau weiß man gar nicht. Ich weiß, was ich weiß. Ach, wohl von Gela. Ihre Line steht ja so gut mit ihm. Mit dem Gendarm kann man nie gut genug stehen. Wenn man's nötig hat. Ratschek hätte es nötig. Aber er hat ihn rausgeschmissen. Ja, weil Gela den ganzen Tag bei ihm umsonst saufen wollte. Nee, Gela war dienstlich bei ihm. Sagt er. Aber rausgekriegt hat er auch nichts. Na, dumm war's von Ratschek. Stimmt, und es wäre besser, man hätte den Toten gefunden. Ich verstehe es auch nicht. Den hätte doch die Brandung antreiben müssen. Wenn er in der Oder gelegen hätte. Wo denn sonst, Frau Jeschke? Ich weiß, was ich weiß, Frau Quas, und mehr sage ich nicht. Soll sich Justizrat Vohwinkel den Kopf zerbrechen? Justizrat Vohwinkel? Er ist ja beim Pastor. Was? Seit wann? Seit Mittag. Na, Vohwinkel, wie wär's mit dem kleinen Mittagsschläfchen? Mein Kanapee ist recht behaglich. danke, das glaube ich gern. Aber so gut die Ente auch war, dein Wein ist sogar vorzüglich, Pastor hätte ich werden sollen. Ach, du siehst, das ist nicht immer erfreulich. So müssen wir doch wieder ans Geschäftliche. Du weißt ja, das Küstriner Gericht braucht mein Formular, um es ad acta zu legen. Hoffentlich. Ich glaube schon. Es sind uns nur zu viele dumme Gerüchte zu Ohren gekommen in Sachen Schulzki. Also nur mal ehrlich, Exelius, was hältst du von diesem Ratschek? Ich meine, man verleumdet ihn. Und seine Frau erst recht. Du kennst ja die Leute hier im Oderbruch. Die hassen alles, was ich ihnen nicht gleich oder gar überlegen glaubt. Die Ratschecks sind rechte Leute. Und meine Oderbrücher, die sollten sich lieber an die eigene Nase fassen. Ja, das war mal so eine wilde Gegend hier. Und etwas davon bleibt immer. Im Grunde sind es noch rechte Barbaren. Aber nun ad rem, Pastor. Noch wollen wir die Sache unter uns besprechen. Deshalb habe ich auch Schulze Woytasch nicht bemüht. Zu meinem Bedauern will die Sache mit dem Polen nicht aus der Welt. Dummes Gerede, wenn du mich fragst. Er, Radzek, hatte Schulden. Und seine Frau, mutmaßlich eine frühere Schauspielerin, lebte vielleicht etwas über ihre Verhältnisse. Aber sie haben geerbt und alles bezahlt. Vor oder nach dem Tode dieses Schulzki? Vorher. Die Bauern waren sogar dabei, wie er dem Reisenden die aufgelaufene Summe übergeben hat. Und Schulzki ist nachweisbar allein weitergefahren, während Radzek die ganze Zeit über zu Hause war, bis der Amtsrat das Unglück entdeckte. Also... Ja, wahrscheinlich ist es böswilliges Getratsch. Aber rein pro forma möchte ich Ratscheks Angestellte doch verhören. Du verstehst, Exilius. Natürlich, die warten schon. Also gut, dann sei so freundlich und rufe sie einzeln rein. Ja. Mach Ihnen keine Angst, Vorwinkel. Sind einfache Leute. Ede, komm. Ja. Das ist Ede, der Ladenjunge. Mhm. Nun erzähl mal dem Herrn, was du über Herrn Ratschek und den Polen weißt. Mhm. Ja, was zitterst du denn so? Ich beiße doch nicht. Ich graule mich so. Was, vor uns? Nein. Ja, vor wem denn? Vor Ratscheken. Warum? Behandelt er dich schlecht? Nee, Herr Pastor. Was denn? Ich weiß nicht. Der ist so anders. Wie? Was tut er? Trinkt er? Flucht er? Nee, nur... Der ist so anders. Hast du Herrn Schulzki damals gesehen? Ja. Ist dir irgendetwas dabei aufgefallen? Nee, das war ja noch so dunkel. Er war ja wohl ein bisschen klein. Wieso? Ging er gebückt? Ja, das kann sein, Herr. Das wird wohl deswegen gewesen sein, dass er... Was meinst du? Ja, sonst stieß er an den Balken oben im Gang. Aber diesmal nicht. Wie hoch ist denn der Balken? Ja, das weiß ich nicht so. Aber Ratschek stößt dran und er muss über den Kopf einziehen. Wie groß war denn Herr Schulzki? Na, wohl auch so wie Ratschek. So? Ja. Wer stößt denn zum Beispiel nicht an? Nicht... Ja, Frau Ratschek und Male. Ja, und ich. Ja, du wächst ja auch noch. Das wollen wir hoffen. Was, Ede? Also du kannst jetzt gehen, mein Junge. Ja. Und schick Male rein. Ja. Male. Ja? Kannst reinkommen. Tag, Herr Pastor. Guten Tag, Male. Tag, Herr. Tag. Male, Sie wissen, warum ich Sie hergebeten habe. Ja? Erzählen Sie dem Herrn, was Sie mir gesagt haben. Ja, viel zu erzählen habe ich nicht. Eigentlich gar nichts. Bloß, dass er von dem Kaffee keine ganze Tasse voll getrunken hat. Die Kanne war ja beinahe noch voll und es war so ein extra guter. Ja, ist schon gut. Ist recht, ja. Und an Herrn Schulzki ist Ihnen sonst nichts aufgefallen? Gott, ich habe ihn ja kaum gesehen. Er hatte sich dick eingemummelt. Es war ja so nasskalt. Ich sagte, morgen, Herr Schulzki. Und der nickte bloß so. Ach, sagte er nicht, morgen male oder so? Ja, das weiß ich nun wirklich nicht mehr, aber das wird er wohl gesagt haben. Ich hatte ja mit dem Kaffee zu tun. Herr Schulzki nahm immer nur Bohnenkaffee, keine Zichorie und deshalb... Danke schön, liebe Frau. Sie können jetzt gehen, ja. Schicken Sie aber bitte den Jakob noch mal rein. Jawohl, ja? Herr. Adios, Herr Pastor. Adios, Male. Nun, das sieht nicht gerade nach einem Verbrechen aus. Wenn dieser Jakob nicht anderes zu berichten hat, dann... Herein. Das ist Jakob. Jakob, komm mal her, wir wollen dich etwas fragen. Du hast mir doch erzählt, Herr Schulzki sei die Treppe heruntergekommen und hätte sich am Geländer festgehalten, als ob ihm das Gehen in dem schweren Mantel ungewohnt wäre. Nee, Herr Pastor, das hat mir Malchen erzählt. Ich hab ihn ja nur geweckt und bin dann in den Stall. Ach, dann haben Sie ihn gar nicht gesehen. Nee, Herr, der fuhr ja so schnell weg. Eder hat ihn gesehen und der sagt... Ja, das wissen wir. Sonst nichts? Nee, ich wüsste nicht. Sagen Sie, Jakob... Ja, Herr? Wer war außer Ihnen, Ede, Male, Ratschek und Schulzki an dem Morgen noch im Haus? Niemand. Ja, doch, Frau Ratschek natürlich. Aber die schlief noch. Ach. Hat sich Frau Ratschek nicht von Herrn Schulzki verabschiedet? Nee. Ratschek sagte, sie schliefe noch. So. Ja, dann ist gut. Sie können gehen. Danke, Jakob. Aceri, Herrn. Nanu, du machst ja plötzlich Sorgen, Falken. Tja, lieber Freund. Vielleicht steht die Sache doch schlimmer, als du wahrhaben möchtest. Ich verstehe dich nicht. Schulzki hat Malchens Ehre gekränkt, weil er zu wenig von ihrem Kaffee trank. Und dann war er mal zu klein und mal zu still. Mir ist morgens um 5 auch nicht nach Reden. Willst du Ratschek daraus einen Strick drehen? Sag mal, diese Frau Ratschek, was soll die früher gewesen sein? Genau weiß ich es nicht. Komödiantin oder beim Zirkus. Die stammt aus dem Hildesheimschen und brachte ein Kind aus erster Ehe mit. Oder, also jedenfalls brachte es ein Kind mit. Könntest du mich mal mit ihr zusammen... Nee, also nun komm an. Was du gesagt hast, hast du gesagt. Was ist denn da los? Ela? Ja, was gibt es? Und Mähwischen? Entschuldigen Sie, Herr Pastor, dass wir so einfach gekommen sind. Aber stimmt es, dass Herr Justizrat Vorwinkel bei Ihnen ist? Ede sagt's. Ja, und? Wer ist denn da draußen? Herr Justizrat! Ja, Janne, was wollen Sie denn? Herr Justizrat, melde gehorsamst Gendarm Gelha und Nachtwächter Mähwissen zum Rapport. Na, also, dann kommen Sie doch rein. Jawohl. Na, und? Melde Herrn Justizrat, dass ich größten Verdacht gegen Inkulpanten Ratschek habe. Herr Ratschek ist in keiner Weise beschuldigt, Gelha. Herr Pastor, es ist schön von Ihnen, dass Sie das Beste von ihm annehmen. Aber Herr Justizrat und ich... Also wenn Sie etwas zur Sache vorzubringen haben, Gendarm, dann bitte. Sofort, Herr Justizrat. Dieser Ratschek, also ich war nun jeden Tag bei ihm in der Wirtsstube, aber ich kriegte nichts aus ihm heraus. Dann verleumden Sie Herrn Ratschek nicht. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, sagt die Schrift. Herr Pastor, ich kenne die Bibel. Nun red mal du, Mähwissen. Ja, ich hab's ja Schulze Wolter schon gesagt, aber... Aber was? Na ja, der hat gemeint, ich hätte wohl den Himmel für einen Dudelsack angesehen, weil, Herr Justizrat, verstehen Sie, ab und zu nehme ich mal einen von wegen, weil es frisch hält, wenn man so die ganze Nacht aufpassen muss. Ja, ja, ja. Und dann habe ich dann nichts weiter gesagt. Ja. Denn mit Schulze Woltasch, da ist schlecht Kirschenessen. Hm. Und meine Frau, die sagt immer, Mähwissen, sagt sie, mach dich nicht mausig. Aber was ich gesehen habe, habe ich gesehen. So, was haben Sie denn gesehen? Ja, also, das war in der Nacht. Oder besser am Morgen, wo der Schulzki in die Oder gefallen ist. Gefallen sein soll. Mischen Sie sich doch nicht ein, Gendarm. Lassen Sie doch den Nachtwächter erzählen. Also nur weiter, Babys. Es war so zwischen 5 und 6 am Morgen. Also, wo das Wetter am tollsten war. Und ich mache meine Runde, wie immer. Und bin gerade den Damm runter. Lag da schon der Wagen im Wasser? Ja, das weiß ich nun nicht. Denn es war ja noch zappenduster. Aber das weiß ich, dass ich gerade so zwischen den Pappeln war. Wissen Sie, da bei Ortsmühle. Und will mir die Pfeife anzünden. Denn die klingt natürlich dauernd aus bei dem Sturm. Weiter, weiter, weiter. Und wie es gerade wieder mal glimmt, da sehe ich, wen auf mich zukommen. Und was meinen Sie, wer das war? Na? Frau Ratschek. Ach. Ja, ganz genau, wie wenn sie halb verbiestert vom Damm her käme. Wir wissen, sind Sie sich klar darüber, was Ihre Aussage unter Umständen bedeuten kann? Jawohl, Herr Pastor. Danke, wir wissen. Sie können jetzt gehen. Der GH auch. Bis auf Weiteres bleibt Ihre Aussage streng vertraulich. Guten Tag. Selbstverständlich, Herr Justizrat. Habe die Ehre. Nichts für ungut, Herr Pastor. So. Jetzt darfst du mir einen Cognac anbieten, Exilius. Ich brauche auch einen. Tja, aber selbst wenn das stimmt, was hat denn das mit Schulzkis Unfall zu tun? Diese zarte Frau kann ihn doch nicht. Außerdem ist Schulzki allein abgefahren. Na, woher weißt du, dass Schulzki abgefahren ist? Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Wer denn sonst? Exilius, betreue deine Seelen und überlasse mir das unangenehmere Geschäft. Ja, hältst du denn so etwas für möglich? Ich habe es mir abgewöhnt, bei den Menschen etwas für unmöglich zu halten. Aber zunächst brauche ich Beweise. Jedenfalls haben sich die Verdachtsgründe durch das, was ich eben gehört habe, gemehrt und ein Verfahren gegen den Belasteten kann nicht länger aufgeschoben werden. Ich muss ihn verhaften, um einer Verdunklung des Tatbestandes vorzubeugen. Und die Frau? Ja, die kann bleiben, vorläufig. Um alles Aufsehen zu vermeiden, werde ich Radschek in meinem Wagen mit nach Küstrin nehmen. So, als ob es sich um eine Spazierfahrt handelte. Und wenn er nun schuldig ist, wie du beinahe glaubst oder wenigstens für möglich hältst, ist dir eine solche Nachbarschaft im Wagen nicht einigermaßen ängstlich? Nein. Man sieht, Exelius, dass du kein Kriminalist bist. Schuld und Mut vertragen sich schlecht zusammen. Alle Schuld lähmt. Nicht immer. Nein, nicht immer, aber doch meist. Und allemal da, wo das Gesetz schon über ihr ist. Kunika, hast du gehört? Radschek ist verhaftet. Gehört? Gesehen habe ich es. Also gesehen habe ich es nicht, aber Frau Ort hat mir erzählt. Frau Ort war ja gar nicht dabei. Aber die weiß es von Frau Jeschke. Ja, was denn, Frau Quarz? Ich habe es doch gesehen. Justizrat Vorwinkel hat ihn mitgenommen nach Küstrin. Aufs Gericht? Jawohl, eingesperrt haben sie ihn. Wissen Sie das genau? Genau nicht. Dann sollten Sie das auch nicht sagen, Quas. Guten Abend. Buggenhagen hat ganz recht. Sieh dich vor, Quas. Man sagt gleich zu viel. Du hast gesagt, Kollege... Ich habe nur gesagt, was ich gesehen habe. Na, das genügt wohl. Frau Radschek soll in Ohnmacht liegen, hat die Male erzählt. Das ist auch kein Wunder. Und an allem ist der Gehlhaar schuld. Und bloß, weil Radschek ihn rausgeschmissen hat. Beweisen kann ihm keiner was. Und wir haben es doch gesehen, wie er dem Polacken sein Geld bezahlt hat. Ja, natürlich hätte er nötig gehabt, den umzubringen, wo er so viel geerbt hat. Das meine ich doch auch. Und den Mewissen. Das ganze Dorf lacht doch über ihn. Plötzlich soll Radschek einen auf dem Gewissen haben, weil Mewissen seine Frau auf dem Damm gesehen hat. Ja, das ist wahr. Mit einem karierten Tuch überm Kopf, sagt er. Und zu Frau Ort hat er gesagt, mit einer Pferdedecke. Eine Pferdedecke und diese feine Madame, die sich ewig mit dem türkischen Schal herumziert. Noch etepeteter tut als die Reitweinsche Gräfin. Nee, meine Freundin ist sie ja nur gerade nicht. Aber sowas glaube ich doch nicht von ihr. Das ist alles der Gela. Der hat das auf dem Gewissen. Ja, sicher. Der hat nur darauf gewartet, dass er Radschek was anhängen kann. Ach komm, gehen wir lieber hier weg. Der hockt doch sicher wieder bei der Jeschken. Nachher hört er noch, was wir hier reden. Besser ist besser. Das sage ich auch. Sehen Sie, Frau Jeschke, so reden Sie nur über mich. Und Schulze Woytasch sagt sogar, er kommt wieder raus aus dem Gefängnis. Vielleicht kommt er wieder raus. Wenn er nur nicht wieder reinkommt. Keiner hat ja was gesehen und was rausgefunden. Sie auch nicht, Gilhar? Nee, aber es wird sich schon was finden. Und dazu müssen Sie mir helfen. Die Radschek hat schon lange keinen Schlaf mehr und ist immer Trepp auf und Trepp ab. Und wenn die Leute sahen, das ist, weil sie sich um den Mann grämt, dann sage ich Unsinn. Die treibt was anderes herum. Ja, ich sehe sie auch. Mal im Hof und mal im Garten und außerdem tut sie wie ein Gespenst. Und immer unterm Birnbaum. Unterm Birnbaum? Ja, da. Sie sehen ja von hier. Hören Sie, Mutter Jeschke, wenn ich mal so nachts hier auf Posten stehen könnte, das wäre sowas. Line, bleib schon mit mir auf. Was, Line? Willst mir mal überlegen, Herr Gela? Armes Mädchen hat ja nichts als seinen Ruf. Kommen Sie, Mann Gela, ich gehe dann zu Bett. Was da zu sehen ist, das haben wir längst gesehen. Was haben Sie gesehen? Nee, ich weiß von nichts. Na, kommt mal in Deubels Küche. Jeschken, ich habe schon oft ein Auge zugedrückt bei Ihrem Hexenkram mit Quacksalbern und Besprechen. Machen Sie sich nicht unglücklich und verschweigen Sie der Polizei nichts. Mich hat ja keiner gefragt. Was geht's mich an, wenn Radschek unter seinem Birnbaum gräbt und neben sich was liegen hat? Und selbst wenn's in der Nacht ist, wo der Schulzki in die Oder fiel. Es war erst nach 5, nicht? Und wann hat Radschek hier gegraben, Line? So 2:30. Also, was ist denn dabei? Was dabei ist? Das kann Ungelegenheiten geben. Weil sie erst jetzt damit rauskommen, Mutter Jeschke. Ich bin amtlich hier. Ich dachte wegen Line. Ein Polizist ist immer amtlich. Na, wenn Sie das amtlich nennen. Ja, nun komm mal her, Lineken. Also wir verstehen uns doch. Ne? Aber weißt du, der Radschek, der muss mir ans Messer. So, nun erzähl die ganze Geschichte mal richtig. Und das nehme ich auf meinen Diensteid. Morgen steht der Kerl hier unter seinem Birnbaum. Und dann wollen wir mal sehen. Scheußlich kalt, Herr Justizrat. Ja. Auch die Fahrt von Küstrin hierher war schlimm. Sind die Leute bald soweit? Ja, sie müssen erst durch die gefrorene Erde, dann können sie gar haben. Gut. Wenn Sie damit anfangen, soll Radschek hergeführt werden. Er ist bei seiner Frau drin. Ja, natürlich nicht allein. Gendarm Gehlhaar ist dabei. Und der Pastor? Aha. Ist die Frau krank? Ja, seit dem Vorfall. Was hat sie denn? Man weiß es nicht. Es wird wohl Nervenfieber sein. So. Wer sind die Leute da? Die Gerichtsmänner, die Bauern Kunicke, Mietzel und Quas. Sonst habe ich keinen Radscheks Garten gelassen. Natürlich wollten sie alle dabei sein, nicht? Ich habe das Gewimmel vor dem Haus gesehen. Jetzt kommt doch noch Wind auf. Der Frost hätte mir genügt. Klarer Nord. Schneidet wie ein Messer auf der Haut. Wie heißt der Totengräber? Wonnekamp. Wie lange dauert's noch, Wonnekamp? Jetzt können wir gleich graben, Herr Justizrat. Und wenn Mewissen mit weiterhilft... Gut. Jakob, Herr Ratschek soll kommen. Jawohl, Herr. Hier, nimm den Spaten, Mewissen. Aber vorsichtig jetzt. Wer tot ist, merkt nichts mehr. Ah, das weiß man nicht. Hier, grab. Ließ sich die Sache nicht geheim halten? Nein, das war wie ein Feuer rum im Dorf. Wie es hieß, unterm Birnbaum liegt er, da hat ihn Ratschek vergraben. Da können Sie sich denken, es hat uns allen einen Schlag versetzt. Mir auch, Herr Woltersch. Da kommt Ratschek. Gut. Ratschek, noch ist es Zeit, ein freiwilliges Geständnis zu machen. Ich habe nichts zu gestehen. Ratschek, seit jener bewussten Nacht ist Schulzki verschwunden. Bisher sah es so aus, als sei er ertrunken. Aber das weiß doch jeder. Kunicke, Mietzel, wir haben doch zusammen gesucht. Quas, sag doch was. Schulze, Woytasch, Sie glauben doch nicht, dass ich ihn umgebracht habe. Es ist ein neuer Verdacht aufgetaucht und dem haben wir nachzugehen, Ratschek. Ach, die Jeschke, die hat mich wohl hier graben sehen. Ach so, die Line und Gelhaar, so ist das. Jawohl, sie hat's genau gesehen. Ja, die sieht alles und du Lump, Ratschek. Nehmen Sie sich zusammen, Mann. Was ist denn los, Leute? Entschuldigen Sie, Herr Pastor. Ja, Herr Justizrat, ich habe hier gegraben. Was haben Sie damals vergraben? Nichts. Wenn Sie mich fragen, Herr Justizrat, Ratschek hat in der Nacht damals den Polen ermordet und ihn hier verscharrt. Und seine Frau hat Schulzki Sachen angezogen, ist abgefahren und hat den Wagen in die Oder kippen lassen. Ratschek, war das so? Schulzki ist nie gefunden worden. Liegt der hier unten? Nein. Doch, hier liegt was. Nun gib mir mal den Spaten, Mewissen. Das ist meine Arbeit. Kommen Sie an die Grube, Ratschek. Gott im Himmel. Jetzt haben Sie ihn. Ja, da liegt einer. Ich kann gar nicht hinsehen. Wonnekamp, was ist das? Ja, Herr Justizrat, das ist ja nun nicht anders. Da liegt ein Toter. So, Ratschek, jetzt kommst du ans Messer. Leute, wir haben ihn! Wir haben ihn! Sehen Sie hin, Ratschek. Was sagen Sie? Nun? Ich sage, dass dieser Tote meine Unschuld bezeugen wird. Ja, wenn ich als Totengräber etwas sagen soll, meine Herren, also der hier liegt, der liegt hier schon lange. Ich denke so 20 Jahre. Und der Polnische, der es sein soll, der ist noch keine 10 Wochen tot. Mann, stimmt das? Na, ich kenne doch die Toten, Herr. Und dann, sehen Sie mal, so viel man noch erkennt, ist das ja eine Uniform. Eine französische. Also vielleicht einer von anno 12 oder 13. Totengräber Wonnekamp hat recht. Das ist nicht der Tote, den wir suchen. Gott sei Dank. Amen, Herr Pastor. Mein lieber Ratschek, ich kann Ihnen gar nichts sagen. Da ist er! Wie sagen Sie die? Wo liegt der Schulzki? Da! Ruhe! Ruhe, Leute! Ruhe, habe ich gesagt. Der Herr hier ist Justizrat Vohwinkel vom Küstriner Gericht. Der wird euch Bescheid geben. Ja, und hoffentlich gründlich. Das sage ich, euer Schulze. Leute, ich kenne euren Verdacht. Jawohl, hier unterm Birnbaum wurde ein Toter gefunden, aber es ist nicht der Tote, den wir alle suchen. Nun kommt, seht ihn euch an. Ja, nun kommt nur. Es ist ein französischer Soldat und er liegt hier 20 Jahre in der Erde, wie Totengräber Wonnekamp bezeugt. Ratschek kann an diesem Toten keine Schuld haben. Und es kann auch von keiner früheren Schuld die Rede sein. Denn Ratschek, der ist ja erst seit 10 Jahren hier in Tschechien. Ja. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Herr Pastor, Sie kennen mich als einen besonnenen Mann. Ja, mein lieber Bogenhagen. Aber umso mehr hätte ich erwartet... Herr Pastor, ich glaube, ich darf im Namen aller sprechen. Der Tote hier zeugt für Ratschek, nicht gegen ihn. Ratschek, hier meine Hand. Ich schäme mich. Und das tun wir wohl alle hier im Dorf. Danke, Zimmermeister. Danke. Danke euch allen. Dann geht, Leute. Und bewegt die Worte in eurem Herzen, welche stehen im Buche Sacharja. So spricht der Herr Zebaoth. Richtet recht. Und ein jeglicher beweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit. Und tuet nicht Unrecht den Fremdlingen. und denke keiner wieder seinen Bruder etwas Arges im Herzen. Ade, Frau Jeschke. Herr Ratschek, nach Erledigung einiger Fragen sind Sie natürlich frei. Nur ein paar Formalitäten noch in Küstrin. Morgen sind Sie zurück. Ich hoffe es, Herr Justizrat. Darf ich meine Frau noch mal sprechen? Aber selbstverständlich. Danke. Ich trinke inzwischen noch etwas Warmes. Sie wohl auch, meine Herren. Ich glaube, wir haben es alle nötig. Und nicht länger den Kopf hängen lassen, Ratschek. Ich kenne die Menschen. Im Frühling, da ist das alles längst vergessen. Glauben Sie mir. Was hat er aufgeschrieben? Also los schon, Kunicke! Kunicke! Ach, der Kunicke steht wieder am besten. Allerweil, du bist dran, Ratschek. Ich? Gut. Jakob, meine Lieblingskugel. Schon parat, Herr. Danke. Aber jetzt. Alle Neule. Ja, du nicht zu glauben, Ratschek. Na, es soll wohl so sein, dass du jetzt immer Glück hast. Ja, ist dir ja auch zu gönnen. Ja, nur meiner Frau könnte es besser gehen. Ja, man hat sie den ganzen Winter kaum gesehen. Was ist denn eigentlich? Ja, keiner weiß es. Auch Dr. Oelze nicht. Sie hat sich die ganze Geschichte damals mächtig zu Herzen genommen. Sie kommt und kommt nicht drüber weg. Naja. Ja, und dabei geht doch alles so gut. Der Laden, die Wirtschaft. Und pass mal auf, was du für Birnen kriegst an deinem Baum. Prima Sorte, Franzosenbirnen. Prost. Prost. Ja, der Tote. Prost allerseits. Prost. Mein Vater behauptet steif und fest, das wäre der Franzose, der anno 13 hier blieb wegen der schönen Dorle. Aber die hätte noch andere am Bändel gehabt und plötzlich sei der Jean weg gewesen und keiner hätte gewusst, wo und wie. Ja, den Schulzki wird man auch einmal so finden, sage ich. Der liegt im Oderschlick. Und Schlick gibt keinen raus vor 50 Jahren. Ja, also was ist? Spielen wir noch eine Party? Nee, nee, ich muss mich schon fürs Preis gehen. Ich will doch den ersten Preis gewinnen. Was, du auch, Mietzel? Ja, du, ich hab gehört, Ratschek stiftet seinen ganzen verdorbenen Speck. Ihr habt gut lachen. Mir war gar nicht danach. Und wenn ich gewusst hätte, was daraus entsteht... Ja, Ratschek, das wirst du noch lange hören. Das war auch zu komisch. Wir denken, weiß Gott, wen du vergraben hast in der bewussten Nacht. Und dann war Speck. Ja. Also jetzt lass mich endlich in Ruhe damit. Ich musste ihn doch los sein. Er stank ja schon. Als ob euch nie Speck schlecht geworden wäre. Das kann einem doch mal passieren. In meinem Keller sowieso. Ja, dich hätte ich sehen mögen, wie du unter den Birnbaum buddelst. Und plötzlich sagt der tote Franzose... Hey, nee, Ratschek, geh mir weg mit deinem Speck. Ja, ich muss ja nur die Jeschken fragen. Die hat ihn doch gesehen in der Nacht. Na, lasst mir. Wer den Schaden hatte, das kennen wir ja. Ich habe eine schöne Angst gekriegt damals, kann ich euch sagen. Und dann habe ich den Speck schnell woanders eingebuddelt. Hätte ich auch. Schön war ja nur, wie das Gericht dann nach dem Speck gegraben hat am wahren Tatort. Also es stank wie die Pest. Ich weiß zwar nicht, wie die Pest stinkt, aber so stelle ich es mir vor. Prost! Ja, Prost! Prost! Schluss damit! Der Speck ruhe sanft, wie alle anderen. Und nun muss ich ins Bett. Ja, ich auch. Nacht, Ratschek. Ja, dann schließe ich mich an. Gute Nacht. Gute Nacht. Allerseits recht, gute Nacht. Ja, gute Nacht, Ratschek. Bubbenhagen! Guggenhagen, bleiben Sie doch noch einen Moment, ja? Ich wollte Sie was fragen. Und das wäre? Ja, es handelt sich um einen Keller. Der ist mir einfach zu niedrig. Dauernd stößt man mit dem Kopf an die Decke. Was meinen Sie, ließe sich nicht der Keller etwas höher wölben? Ja, das ist zu machen. Natürlich nicht der ganze Keller. Ich meine, das Mittelstück, das unterm Flur liegt. Wenn wir das höher kriegten, ginge das? Versteht sich, Ratschek. Das geht. Warum nicht? Die Fenster, die sind zu klein und zu niedrig. Da wird leicht mal was stockig und muffig. Aber warum denn gleich wölben? Ist doch viel teurer. Wir können doch viel besser nach unten gehen. Wenn wir 10 Fuhren Erde rausnehmen, dann haben Sie 5 Fuß im ganzen Keller gewonnen und kein Mensch stößt mehr oben an. Sie meinen, den Keller ausgraben? Ja. Allerdings, dabei kann es Überraschungen geben. Wie? Was meinen Sie? Na, wenn man gräbt, das brauche ich Ihnen doch nicht zu sagen, da weiß man nie, was man findet. Naja, plötzlich stößt man auf was und dann war alles umsonst. Ja. Zum Beispiel auf Stein oder vor allem auf Grundwasser. Das ist immer die Gefahr im Oderbruch. So, ja. Ja, ja, das ist die Gefahr. Na, überschlafen Sie das mal, Radfick. Muss ja nicht morgen sein. Ne? Nein, nein, es muss nicht sein. Also, gute Nacht. Ja, gute Nacht. Gute Nacht, danke, Bugner. Danke. Du kannst auch zu Bett gehen, Ede. Oder? Ist noch was? Ja, ja. Das habe ich eben gefunden. Was? Was ist denn das? Schwarzer Knopf? Hm? Gehört mir nicht. Frag doch mal die Male. So, welche hatte der Schulzki an seinem Rock? Ach, ja? Ja. Wo lag er denn? Im Keller. Keller? Wie kommt denn der in den Keller? Das weiß ich nicht, Herr. Hm. Jetzt. Was, Herr? Ach, jetzt erinnere ich mich. Die hatte unser Hermann, unser Kleiner, hatte die an seinem Pelzrock. Weißt du noch? Nein. Damals warst du ja noch gar nicht hier, als der starb. Ich danke, Ede. Den Knopf, den hebe ich mir auf. Danke. Gute Nacht, Ede. Gute Nacht, Herr Radschek. Wach. Wenn ich nur schlafen könnte, Adel. Wann werde ich wieder schlafen? Bald, Ursel. Sicher bald. Dr. Oelze hatte... Ach, Oelze. Er war wieder da. Und? Was meinte er? Nicht der Doktor. Er. Immer kommt er. Ach, du träumst, Ursel. Nein, nein. Immer steht er da. Da an der Tür. Aber Ursel... Ich friere, sagte. Ziehen Sie meinen Mantel aus. Ich friere. Aber ich friere. Komm, ich decke dich schön zu, ja? So. Du, was hast du denn in der Hand? Nichts. Was hast du da? Nichts. Doch, das ist er ja. Der Knopf. Wo hast du ihn gefunden? Er sucht ihn schon so lange. Ursel, du fieberst ja. Dein ganzer Kopf glüht. Wo war er denn? Im Keller. Ede fand ihn. Aber hat er was gemerkt? Ich hoffe nicht. Im Keller. Dann muss es weg. Das von da unten. Ja, aber wohin? Das heißt, er liegt in der Oder. Dahin muss er. Je eher, je lieber. Aber ich wollte, diese Arbeit wäre schon getan. Damals, ja, da ging es. Da saß mir das Messer an der Kehle. Aber jetzt, das Einbetten war nicht so schlimm, wie es das Umbetten ist. Die Toten müssen in die Erde, aber er nimmt mich mit. Ach, was redest du da, Ursel? Ja, ja. Ich komme. Ursel. Ja, ich komme. Ursel, was ist, was... Ich komme. Was siehst du denn? Soll ich nach Oelze schicken, ja? Der Weg ist gut, in einer Stunde kann er hier sein. In einer Stunde. Ja, oder soll der Pastor kommen? Hm? Sag doch. Komm. Komm, ich halte dich. Was ist denn? Ursel. Nein, nicht der Pastor. Nein, ich will es nicht, das Abendmahl. Ich darf es nicht. Ursel, jetzt komm doch zu dir. Du redest ja also... Du, wenn ich es nehme, dann sage ich es, aber... Dann sage ich es nicht... Dann esse ich mir selber das Gericht. Abendmahl, wer denkt denn daran? Keiner, ich am wenigsten. Er soll ruhig kommen, er meint's gut und kann dir einen Spruch sagen. Vergib uns unsere Schuld. Abel, die Toten stehen wieder auf. Ja, ja, am jüngsten Tag vielleicht. Nein, es gibt welche, die warten nicht so lange. Die warten nicht. Die nicht. So, nur schlaf gut. Komm, mach die Augen zu. Hm? Na, was ist denn, Ursel? Ursel! Ursel! Wann ist er denn gestorben? Na so, Ende September. Ja, ein halbes Jahr ist das her. Sicher eine schöne Leiche, die Frau Radschek, nicht, Tante? Ja, das war sie doch, das muss ich sagen. Schade, dass du nicht hier warst, Line. Aber der Spruch vom Pastor geht mir nicht aus dem Sinn. Wieso? Wir wandelten in Finsternis, bis wir das Licht sahen. Aber die Finsternis blieb und es fiel ein Schatten über unseren Weg. Ja, dabei lässt sich viel denken. Und du denkst dir so manches, was? Ich auch. Nur Radschek scheint sich nichts zu denken. Ist ja dauernd in Berlin und macht Leben schön. Ach nee, so schnell? Er hat dir ein schönes Kreuz auf den Friedhof gesetzt. Muss viel Geld gekostet haben. Sind ja alle ganz weg davon. Ja, der Radschek ist klug. Der weiß immer, was er tut. Da ist Ede im Garten. Sei still, Tante. Na, warum denn? Na, Ede? Wie werden sie, die Franzosenbirnen? Oh, ich denke gut, Mutter Jeschke. Ja, die Toten bringen Radschek Glück. Der hier unterm Birnbaum wohl, aber der polnische nicht. Der liegt ja auch anderswo. Das haben wir ja gesehen. Hier nicht. Nee, in der Oder. So? Oder... Ja, wo denn sonst? Hast du noch nichts gemerkt, Ede? Was denn? Wo? Na, so rum ums Haus. Nee. Und auch nicht unten im Keller? Also ich habe da mal ein Licht gesehen, wie es da gar nicht hingehörte. Aber vielleicht warst du das. Wann? Und so spät nachts. Da kriegen mich keine 10 Pferde in den Keller. Ach, warum denn nicht? Hast du mal was gehört oder gesehen? Nee, man bloß... Was? Es krapscht wohl wer. Ja, Mutter Jeschke, mal war mir so... Wie denn? Als hielt mich was an den Beinen. Ede, du bist ein Angsthase. Ja. Ich hab bloß Spaß gemacht. Das ist alles dummes Zeug. Ich weiß aber nicht, Mutter Jeschke. Na, hab dich nicht. Ist denn Radschek wieder in Berlin? Nee, der ist gerade zurück. Das wird wieder eine verrückte Nacht. Dann bringt er immer die neuesten Witze mit. Dann sind sie alle besoffen. Das müssen sie mal erleben. Da geht's hoch her in der Weinstube. Also los, jetzt alle mitsingen. Herr Schmidt, Herr Schmidt, was kriegt der Jürgen mit? Herr Schmidt, Herr Schmidt, was kriegt der Jürgen mit? Ein Schleier und ein Federhut, das kleine Jürgen gab's. Bravo, bravo. Also Radschek, du kannst jeden Tag aufs Theater. Ich habe in Berlin Beckmann gesehen als Eckenschläger Nante. Beckmann ist gut, aber Radschek ist besser. Ja, meine Herren, also schön Ede, hol noch ein paar Flaschen Burgunder aus dem Keller. Ja, gut. Du wirst die ganze Kehle trocken vor Lachen. Pass auf, Junge, Ede, der Burgunder liegt durcheinander, roter und weißer. Der mit dem grünen Lack ist es. Ja, Ratschek. Ein Schleier und ein Federhut, das kleidet Kätzchen auch sehr gut. Der Quas, der hat da seinen Spaß. Ja. Großartig, Ratschek. Da packen ja die Wände, nee, dieser Ratschek. Du hast deinen Beruf verfehlt. Ich sag's ja. Was, Quas? Nun mach doch nicht so ein Gesicht dazu. Lach mit. Warum der Quas wohl Mätzchen macht, wenn einer übers Kätzchen lacht? Was? Was sagst du? Ich sage, der Schulzki, der war unbezahlbar, wenn der loslegt. Nee, du, sowas lebt nicht mehr. Ich bin für Radschek. Ja. Her mit den Flaschen, Ede. Ach, du bist doch ein Döskopf. Wieso? Mit dem grünen Lack, habe ich gesagt. Das ist doch der falsche Burgunder. Ah. Also jetzt hol die richtigen Flaschen. Wer es nicht im Kopf hat, muss es in den Beinen haben. Na los, jetzt mach schnell. Nein, ich gehe nicht mehr. Was ist? Du gehst nicht? Nee. Also, warum nicht? Warum nicht? Weil... Das spukt. Wo spukt das? Unten im Keller. Bist du verrückt? So was. Male! Ja, Herr? Male, geh du in den Keller und hol uns noch ein paar Flaschen. Nein, Herr Radschek. Ich gehe auch nicht. Ede hat recht. Es spukt. So, habt ihr den Unsinn gehört? Im Keller spukt es. Ja, so, meine Herren, dann ist nichts mehr mit dem Burgunder. Oh, dann holen wir ihn selber. Nein, also bemüht euch nicht, ich gehe schon. Es wäre ja noch schöner, wenn meine Stammgäste sich selber bedienen müssen. Oh, macht doch nichts. Ich gehe mit. Wenn zwei kommen, spuckt es nichts. Also, wenn der Schulze voranmarschiert, bin ich dabei. Los, komm quasi. Je mehr Fidelität, desto weniger spukt. Ja, mach ich. Vorwärts wie beim Meckern 31. Marsch! Also, wenn ihr wirklich mit wollt. Ach, du zeigst wohl deinen Keller nicht, Herrn Ratschek, hä? Wieso? Nur da hat er was versteckt. Von dem sollen wir nicht wissen. Den trinkt er lieber selber. Also, meine Herren, das soll mir keiner nachsagen. Also kommt mir nach. Helden von Tschechien. Marsch Richtung Flur. Herr Schmitz. Was bringt der Jürgen mit? Ein Schnee und ein Fehlo, das kleine Jürgen gab zurück. Herr Schmidt, was bringt der Jürgen mit? So, das Ganze halt. Hier ist die Tür zum Keller. Ist angefasst. 1, 2 und 3. Na? Alle Wetter. Ist das ein Loch? Ja, da kann einem schon gruselig werden. Ja. Ihr habt auch Angst, da gehe ich ihm allein. Nee, du das nicht, aber weißt du, es ist ja gleich Mitternacht. Du, eigentlich habe ich genug. Ja, ich glaube, ich trinke auch besser nichts mehr. Quas habt du doch Mut. Wenn Schulze wollt, dass Schmidt kommt, immer. Oh, meine Herren, wozu denn extra da runter? Der Obrigkeit pariert ein Spuk auch so. Sollt ihr gleich sehen. Hey, ist da unten wer? Wenn da ein Gespenst ist, hat er sich sofort bei Schulze Woltach zu melden. Na also, damit ist amtlich festgestellt, dass es in deinem Keller nicht spukt, Ratschek. Wenn du willst, kriegst du es auch schriftlich. mach die Tür zu, das kommt so kalt darauf, was? Ja, fass an, Quas. So, nun sitzt da drin. Wer? Na, wer? Der Spuk. der hat ja überhaupt keine amtliche Bewilligung. Ich glaube, Eda hat den Burgunder allein gesoffen. Dann trifft Ratschek der Schlag. Ach du, da kann Eda lange suchen. Wo die guten Sachen liegen, weißt du, Ratschek. Oh, du bist ein ganz heimlicher, du. Und ihr seid mir schöne Stammgäste. Na, schöner so Schluss für heute. Morgen werde ich euch was bieten, was ganz Besonderes aus meinem Keller. Und das wird bestimmt eine Überraschung. Nee, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Hör auf, Quas, du hast genug für heute. Ich glaube, wir alle. Also, gute Nacht, Ratschek. So gelacht habe ich selten. Das muss ich auch sagen. Also, mach's gut, Ratschek. Ja. Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Schulze. Angenehme Ruhe allerseits. Bis morgen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ja, heute. Jetzt muss es sein. In die Oder muss er. Jetzt muss er weg. Was? Ede. Ich sage, es ist reichlich voll, der Quas, ne? Jetzt muss er weg. Ja, das ist wohl wahr, Herr. Ja. Geh auch zu Bett, Ede. Und Male soll auch schlafen gehen. Die ist schon raufgegangen. So. Na also dann, gute Nacht, Ede. Gute Nacht, Herr. Und wegen dem Keller... Ja. Schon gut. Geh jetzt schlafen. Ich habe auch einen schweren Kopf. Bediene du morgen im Laden, ja? Mich brauchst du nicht zu wecken. Ich werde lange schlafen. Na, Frau Quas, morgen. Auch schon einkaufen? Ja, moin, liebe Mitzel. Kam Ihr Mann diese Nacht auch so spät nach Hause? Noch später. Er musste ja erst Ihren abliefern. So? Na, ich weiß nur, zu Hause trinkt quasi nie was. Hm. Nur wenn er mit Ihrem Mann zusammen ist. Ach, nee. Guten Morgen. Morgen. Womit kann ich Ihnen dienen? Ein Pfund Salz, Ede. Gerne. Bedienst du heute alleine, Ede? Ja, Herr Ratschek schläft noch. Was? Um 9:30? Na, Quas wird ja auch noch schnarchen. So, sonst noch was, Frau Mietzel? Nee. Dann darf ich wohl auch mal was haben. Ja, natürlich. Ach. Moin, Frau Jeschke. Moin, Herr Gilhar. Moin. Habt ihr anscheinend jetzt Zigarren? Gewiss, Herr Gilhar. Also bitte, ja, ich war zuerst da. Sofort, Frau Kass, sofort. Marle, 100 Zigarren! Kann ich nicht, der Herr hat den Schlüssel. Dann musst du ihn wecken, Marle. Das ist eine schöne Wirtschaft hier, nicht mal Zigarren. Dann wird er ja wohl endlich seinen Rausch ausgeschlafen haben. Vielleicht kriege ich dann doch noch meine 3 Zitronen. 3 Zitronen, sofort, Frau Kass, sofort. Jakob, hilf mal! Frau Jeschke wartet auch! Jakob! Morgen allerseits. Morgen, Herr Wolters. Ist Ratschek nicht da? Doch, Herr Wolters, aber er schläft noch. Dann soll er machen, dass er runterkommt. Ich muss ihn sofort sprechen. Die Male ist schon auf zu ihm. Was gibt's denn so einige, Schulze? Manövereinquartierung. Nein, wann? Morgen. Und welche? Die Schweter Dragoner. Eben kam die Nachricht vom Eskadronchef. Ich muss mir jetzt hartweg über die... Ja, Male, was ist? Hat er endlich ausgeschlafen? Gott, nein, ich weiß gar nicht. Was? Er ist nicht da. Nicht in der Vorder- und auch nicht in der Hinterstube. Sein Bett ist ganz glatt und nicht ein bisschen verknautscht. Ist bestimmt nicht drin gewesen. Also es ist doch Arbeit. Es gibt ja noch andere Betten im Dorf. Sie müssen es ja wissen, Frau Quas. Vielleicht hatten wir geholt. Na, wer denn? Der Teufel. Teschke, halten Sie den Mund. Kommen Sie, Gela, suchen wir ihn. Wo geht's denn hier lang, Male? Hier, über den Flur. Hier habe ich ihn zuletzt gesehen. Gestern Nacht. Ich auch, Herr Wolters. Ja, weiter weiß ich nichts. Na, vielleicht ist er im Garten. Nee, das hätte ich bemerkt. Wo ist denn der Spaten? Der steht doch sonst immer hier. Ja, ich hab ihn nicht. Überhaupt, wie das hier aussieht. Gestern habe ich noch gefegt und schon ist wieder ein Ölfass über die Kellertür gerollt. Ede, wenn das Herr Ratschek sieht, 100-mal hat er gesagt, mach ein Keil davor, sonst passiert noch mal was. Und trotzdem... Ja, deshalb frage ich ja nach dem Spaten. Den hatte ich doch unter das erste Fass geklemmt. Und jetzt ist er... Jetzt ist er... Ja, dann rede doch schon. Was stierst du denn so, Junge? Da! Das ist da drin! Nein, doch nicht so! Da ist der Ratschek drin im Keller, ich weiß es! Halt's Maul! Nein, ich weiß es! Das war der Spuk, der hat nach ihm gegrapscht und da wollte er raus und konnte nicht, weil das Fass drauf lag! Was redst du da für einen Quatsch zusammen? Ja, Sie werden es ja sehen! Er ist da im Keller, der ist da drin! Lass es denn laufen, erstmal das oh Fass Gott, oh Gott! Sei ruhig, Malchen! Hol eine Kerze! So, geh auf! Schnell! Nicht zu sehen! Ratschek! Ratschek! Wir müssen runtergehen, alles gut. Hier unten sieht man erst recht nichts. Nee, viel zu duster. Bleiben Sie stehen, Gelai. Ich bin an etwas gestoßen hier. Wo bleibt denn bloß die Kerze? Schon da, Herr. Danke, Jakob. Und da ist ja der Spaten. Gott sei mir gnädig. Hier liegt Herr Ratschek. Nein. Doch, Herr. Hier. Hier, sehen Sie. Ratschek! Was ist denn mit dir? Ratschek! Herr, lassen Sie ihn. Er ist tot. Was? Tatsächlich. Tot. Wie ist denn das bloß geschehen? Ja, verletzt hat er sich nicht. Hier ist gegraben worden. Hier in der Ecke. Gib mir doch mal die Kerze. Mein Gott. Was denn, Gela? Der Halunke. Hier also hat er ihn vergraben. Sehen Sie den Rock da? Ja, ja, und hier die Arme. Halb noch in der Erde. Das ist ja Schulzki. Der hat ihn geholt. Der fand hier unten keine Ruhe. Und der da oben auch nicht. Ja, dann konnten wir ja lange in der Oder suchen. Ich hab's doch gleich gesagt. Er hat den Schulzki umgebracht. Und er selbst... Er selbst wurde von der Hand Gottes getroffen. Ich glaube, wir haben genug gesehen. Man soll zum Pastor und zum Totengräber schicken. Das Kestriner Gericht wird wohl nur noch wenig zu sagen haben. Er steht vor einem höheren Richter. Unterm Birnbaum von Theodor Fontane. Funkbearbeitung Kurt E. Heine. Es sprachen Abel Ratschek, René Deltgen, Ursel, seine Frau, Ursula von Reibnitz, Schulzki, Kurt Beck, Jakob, Erwin Kleist, Mahle, Martha Färber, Ede, Ludwig Thiesen, Schulze-Woytasch, Walter Richter. In weiteren Rollen Wilhelm Pilgram, Horst Balke, Alwin Joachim Meyer, Heinz Schacht, Kaspar Brünninghaus, Lili Tofska, Arthur Menz und andere. Regie führte Wolfgang Spier. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1956.